Das nötige Vorbereitungskomitee für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der Koreanischen-Halbinsel veröffentlichte am 29. Juli eine offizielle Mitteilung. Laut dieser Mitteilung wurde am 27. Juli das Auslandsvorbereitungskomitee für Eröffnung der gemeinsamen Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der Koreanischen-Halbinsel gebildet. Das Komitee umfasst alle regionalen Vorbereitungskomitees im Ausland. Das Auslandsvorbereitungskomitee beschloss, künftig solche Einheiten und Persönlichkeiten, die sich die Teilnahme an der gemeinsamen Konferenz wünschen, weiter aufzunehmen und somit das Vorbereitungskomitee zu erweitern. In der Gründungserklärung bemerkte das Auslandsvorbereitungskomitee, dass der Vorschlag zur gemeinsamen Konferenz eine recht positive und praktische Maßnahme für die Verbesserung der katastrophalen Nord-Süd-Beziehungen und für die Einleitung einer neuen Wende bei der selbstständigen Wiedervereinigung sei. Dann äußerte das Komitee seinen Willen dazu, sich für das erfolgreiche Stattfinden des großen Treffens der Nation aktiv anzustrengen. Am 24. Juli wurde das Ozeanische Vorbereitungskomitee für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der Koreanischen Halbinsel gegründet.